Bildungssachen. Eine Podcast-Episode zum Thema Lernen mit Interweis, Skype und Moodle. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Sorry, you'll all have to say that good evening again because I didn't have my volume turned up. Gerhard. Good evening. Nagus. Good evening. Good evening. Good evening, Hannes. Good evening. How's your week been, Elizabeth? Fine, thanks. I have had much free time. Okay. You're quite right to use much with time because you can't count it. Was Sie gerade gehört haben, ist eine Begrüßungsrunde beim Berufsreifeprüfungskurs Englisch. Klingt eigentlich wie in einem normalen Klassenzimmer. Hallo sagen, Smalltalk führen, wie war dein Tag? Dasselbe würde ein Englischlehrer auch in einem normalen Klassenzimmer sagen. Im virtuellen Interweis-Klassenzimmer sitzen die Teilnehmerinnen allerdings alle zu Hause. Interweis, das ist eine Konferenzsoftware, mit der Teilnehmerinnen von zu Hause aus lernen können. In diesem speziellen Fall sind es 10 Berufstätige, die sich jeden Dienstag zu 3 Stunden Englisch-Training treffen. Ziel ist es, in einem Jahr die Berufsreifeprüfung zu absolvieren. Die Berufsreifeprüfung wurde das Abitur im 2. Bildungsweg. Nachdem alle eingetroffen sind, das Abendprogramm besprochen und die Warm-up-Phase vorbei ist, liegt es normalerweise an den Studierenden, Gebrauch von ihrer Zeit zu machen und zu sprechen. Dafür haben sie in der Regel eine PowerPoint-Präsentation als Hausübung vorbereitet. 4 bis 5 Folien mit Notizen oder Bildimpulsen zu Themen, die sie je nach ihrer Themenliste wählen. Meist sind es Zusammenfassungen von Zeitungsartikeln oder Buchbesprechungen. Am Ende der Kurzreferate gibt es ein paar Fragen, die als Diskussionsgrundlage dienen. Im 2. Teil des Kurses machen wir dann Web-Safaris oder Online-Übungen, die sich genau wie PowerPoint oder Sounddateien in Interweis integrieren lassen. Als unterstützende Lern- und Kommunikationsplattform dient Moodle. Bei der ELISA Academy arbeiten die Studierenden in der Regel ebenfalls mit Moodle. Dort ist Moodle aber nicht das unterstützende Werkzeug, sondern die Open-Source-Lernplattform dient hier als Hauptlernraum. Die Studierenden sind in diesem Fall Lehrer und Lehrerinnen, die virtuelle Fortbildung betreiben, in ihrer Freizeit und 2 bis 6 Stunden pro Woche über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen. Im laufenden Web 2.0-Kurs bietet sich der Gruppe aber auch Zeit zum Erfahrungsaustausch über Skype. Das ist eine andere und viel kostengünstigere Möglichkeit, über das Internet Live-Online-Unterricht zu betreiben. Und obwohl sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch zögerlich zu den Skype-Terminen anmelden, merkt man, dass auch hier ein Umbruch stattfindet. Denn schließlich beschränkt sich Lernen im virtuellen Raum nicht auf das Herunterladen von PDF-Dokumenten, sondern hat in den letzten Jahren eine tolle Bandbreite an Möglichkeiten erreicht. Man darf gespannt sein, wie sich dieses Medium als Lernraum weiterentwickelt. Bildungssachen. Eine Podcast-Episode von Martin Sankofi.